eröffnet die lange Reihe von psychologischen Hitler-Deutungen. Vor dem Hintergrund der deutschen Nationalgeschichte erscheint die Lebensgeschichte des Massenführers und Diktators als typische. Das Problem der sogenannten verspäteten Nation und das, was ich jetzt vorlese, was auch in dem Essay über Hitler gesagt wird, das gilt dann fast Wort für auch Erikssons 10 Jahre später erfolgende Deutung von Luther, von dem jungen Mann Luther und Einfluss auf die Deutschen. Das ist immer das Problem der sogenannten verspäteten Nation, dass es genau historisch, ökonomisch letztlich auch ganz nüchtern zu überprüfen gilt. War es denn eine verspätete Nation? Und war es denn so furchtbar rückständig? Oder ist es denn so furchtbar rückständig? Worin besteht denn die Rückständigkeit eigentlich? Und da kommen wir sofort dann schon ins Schwimmen. Das ist aber eine These, die jetzt von Plessner, die verspätete Nation, 1935, sehr guter Klassiker, auch heute immer wieder sozusagen fundierend lesenswert, mit sehr guten Beobachtungen auch aus dem Exil heraus. Aber als These sozusagen immer fortgepflanzt und fortgeschleppt wird. Und es ist scheiße, wenn man die dann nicht nochmal immer wieder überprüft und tatsächlich auch sehr streng kritisch dann auch zum Beispiel auf andere Erklärungsmuster kommt, als eben ewig die Formel von der verspäteten und gehemmten Entwicklung. Also das wäre jetzt nur als für den Problemaufriss sehr also hypothetisch anzumerken. Dahmer fährt fort, das Problem der verspäteten Nation war nach Erikson ihre fehlende kulturelle Einheitlichkeit, konfessionell zerrissen und konkurrierenden Einflüssen eben der Nachbarkulturen oder wie Kofler so schön sagt, ausländischen Wirtschaft ausgesetzt, schwankten die deutschen Intellektuellen zwischen Kosmopolitismus und Provinzialismus. Das ist eine Sache, die vor allem von Adorno und vielen, die sich, also auf der Achse Lukács, Adorno, Plessner, hat sich das ganze 20. Jahrhundert natürlich mit der deutschen Misere, die da explodierte, auseinandergesetzt. Also diese zwei Griffe nach der Weltmacht und dann das sogenannte Dritte Reich und dann die Shoah, das musste ja zwar dazu zwingen, diesem Phänomen zu versuchen, von links einfach auf den Grund zu gehen, und die Resultate sozusagen sind eher spärlich. Dann eben solche Formeln, das Problem der verspäteten Nation oder eben, wie Adorno auch betont, die aufgeblähte Subjektivität, die hochgreifende philosophische Idealismus, Fichte, Schelling, Kant, Fichte, Schelling, Hegel vor allem, kosmopolitische, der Dünkel, ja, wir können die Welt geistig sozusagen richten, wir können die Welt geistig erfassen, auch wenn wir politökonomisch, das heißt letzten Endes, das meinen die Linken alle, als Herstellung von demokratischen Verhältnissen vollkommen hinten dran sind und eben Obrigkeits- und Partikular, also fürstenhörig lange Zeit, bevor dieses Deutsche Reich mit Blut und Eisen dann von oben geschaffen wurde, also eben nicht demokratisch geschaffen wurde, preußisch-deutsch künstlich sozusagen zusammengeklammert wurde, ja, dass man praktisch sich nie von der Obrigkeit lösen konnte mit diesem ungeheuren Zugriff auf die Welt. Also diese Ambivalenz und diese Polarität von Kosmopolitismus, also einem schlechten, falschen, imperialen Kosmopolitismus schon im Geiste, und Provinzialismus. Das ist eigentlich das, was gerade von Adorno immer wieder als die eigentliche Charakteristik der deutschen Misere bezeichnet worden ist. Erikson in dem Fall charakterisiert die deutsche Identitätsproblematik als Limes-Komplex. In Deutschland und seinen großen Männern verbanden sich politische Unreife und intellektueller Eskapismus. Die politische Unreife der Deutschen bringt Erikson mit dem typischen deutschen Mittelschichten, jetzt sind wir wieder direkt auch dann bei der Untersuchung vom jungen Luther, Mittelschichten-Jugendschicksal der scheiternden Rebellion gegen die freiheitsfeindlichen Väter zusammen, die in Selbstverrat und Unterwerfung mündet. Ich verkneife mir jetzt irgendwelche Seitenblicke oder Bemerkungen in Bezug auf die sogenannte 68er-Generation, die sich selbst etikettiert, und da einzelne Namen zu nennen, wo das auch ins Auge springt. Die Transformation unbestimmter Ideale in destruktive Ziele, die in blindem Fanatismus verfolgt werden, das sei für den sogenannten reichsdeutschen Charakter typisch gewesen. Ambivalenz auch gegen die Mutter Deutschland und dann eben psychoanalytisch begründet auf der Universität, ambivalente Stellung, dann der NS-Ideologie zur mütterlichen Frau und zugleich der Antisemitismus. Also wieder, wie das hier bei der einen Veranstaltung neulich hieß, also als Formel zitiert wurde, Jude und Weib sind ein Leib und diese Phantasmata halt. Die sind da immer wiederkehrende Topoi oder Motive.